3. September 1899. Mein erster Tag im Range eines Sergeants der Polizei von St. Louis. Und gleich steht die erste Verhaftung an. Ein gewisser Douglas, nennt sich General, hat in Kansas City eine stattliche Summe Bargeld mit gefälschten Schecks erschwindelt. Wurde von unseren Informanten in einer Spelunke am Hafen gesehen. Nehme Deputy Jenkins mit. Der Junge soll was von mir lernen, hat Captain Holbrook gesagt. Werde also ganz nach Vorschrift vorgehen. Sollte keine größeren Probleme geben. Da vorne sitzt der Sir. Er hat uns noch nicht gesehen. Gut, Jenkins. Entkommen kann er nicht. Er sitzt in der Falle. Er scheint unbewaffnet zu sein. Wir lassen die Revolver erstmal stecken. Ich möchte hier keine unnötige Aufregung verursachen. Vielleicht können wir das ganz unauffällig erledigen. Aber die Augen offen halten, Jenkins. Ja, Sir. Keine Sorge. Mr. Douglas? General Douglas, wenn ich bitten darf. Mein Name ist Tresco, Polizei St. Louis. Es liegt ein Haftbefehl gegen euch vor. Würdet ihr bitte mitkommen? Polizei, so. Jenkins, die Handschellen. Lasst euren Revolver lieber stecken, Mr. Tresco. Dieser Derringer ist zwar klein, aber er macht schöne Löcher, wie ihr an eurem Kollegen hier sehen könnt. Ihr habt ihn getötet. Gut kombiniert, Mr. Polizist. So. Jetzt verhaltet euch bitte ganz ruhig. Das gilt für alle! Niemand bewegt sich oder dieser Gentleman stirbt. Und jetzt schnallt euren Revolver ab und legt ihn auf den Tisch, aber langsam. Runter damit, wird's bald! Sehr schön. Und jetzt die Handschellen. Legt eure Arme um den Balken. Ich werde euch zur Strecke bringen, Mr. Douglas. Verlasst euch darauf. Es hat dieser heldenhafte Bender all die Jahre auch nicht geschafft. Warum sollte ich dann vor einem jungen Tölpel wie euch Angst haben? Hm? Lebt wohl, Mr. Tresco! Zurück aus dem Wasser! Surehand von Veit König nach Motiven von Karl May. Regie Thomas Leutzbach. 4. September 1899. Verhaftung von Douglas völlig missglückt. Hatte einen Taschenrevolver im Ärmel. Habe ihn unterschätzt. Werde mir niemals verzeihen, auf so einen billigen Taschenspielertrick reingefallen zu sein. Jenkins ist tot. Und es ist meine Schuld. Captain Holbrook hat getobt. Mir geht dieser Name Bender nicht aus dem Kopf, den der General erwähnt hat. Was hat Douglas noch alles verbrochen, das niemals gesühnt wurde? 5. September 1899. Douglas' Spur hat sich gefunden. Hat bei einem Händler am Stadtrand ein Pferd und Proviant gekauft und sich nach dem Weg zum Devil's Head erkundigt. Ein Gebirgspass, etwa 300 Meilen von hier in Richtung Südwesten. Will offensichtlich den Staat verlassen. Verfolgung unabdingbar. In den wilden Westen. Werde die Dienste eines Scouts in Anspruch nehmen müssen. Mr. Apanatschka? Captain Holbrook hat ein Halbblut namens Apanatschka empfohlen. Mr. Apanatschka! In einer Hängematte ein mittelgroßer Mann von etwa 40 Jahren. Die Kleidung indianisch und schlicht. Ach. Guten Tag, Mr. Apanatschka. Ich bin Sergeant Tresco von der Polizei in St. Louis. Ich verfolge einen Mörder und Scheckbetrüger, der zum Devil's Head reitet. Kennt ihr diese Gegend? Ich bräuchte einen kundigen Scout, der mir bei der Verfolgung assistiert. Versteht ihr mich überhaupt? Sprecht ihr Englisch? Ich verfolge einen Verbrecher. $2 pro Tag. $50 Prämie bei Rückkehr, weitere 50, wenn wir den Gefangenen mitbringen. Das ist in Ordnung, glaube ich. Wir brechen morgen früh auf, bei Sonnenaufgang. 6. September 1899. Seit einigen Stunden in Richtung Südwesten unterwegs. Apanatschka scheint den Weg genau zu kennen. Allerdings ist er nicht sehr gesprächig. Hat seit Beginn unserer Reise noch kein Wort gesagt. Ich möchte allerdings schon ein paar Dinge über den Mann wissen, mit dem ich die nächsten Tage oder gar Wochen verbringen werde. Was tut ihr da, Mr. Tresco? Ach so, ich mache nur ein paar Notizen. Sowas wie ein Tagebuch. Habt ihr eine Spur gefunden, Mr. Apanatschka? Nennt mich nur Apanatschka. Seine Spur ist hier. Etwa 2 Tage alt. Von woher stammt ihr, Apanatschka? Apanatschka ist bei den Ainikum-Manschen aufgewachsen. Und eure Mutter ist eine Weiße? Nein, Indianerin. Mein Vater, Thibaut Tucker, ist ein Halbblut. Er kam vor vielen Jahren mit meiner Mutter zu den Comanchen, als ich noch ein sehr kleines Kind war. Die Comanchen haben uns aufgenommen. Woher stammen eure Eltern? Weiß ich nicht. Habt ihr sie nie gefragt? Mein Vater sagt es mir nicht und meine Mutter ist... Ihr Geist ist nicht mehr bei ihr. Sie ist wahnsinnig. So nennt ihr Weißen das, ja. Leben sie noch bei den Comanchen? Im Reservat? Ja. Warum seid ihr nicht bei ihnen? Das Leben im Reservat ist nichts für mich. Wie meint ihr das? Als ich klein war, hörte ich die Geschichten von den tapferen Kriegern der Comanchen, von ihren Kämpfen und Heldentaten. Ich wollte sein wie sie. Und jetzt? Jetzt gibt es keine Helden mehr. Nur noch Besiegte. Genug geredet jetzt. Wir haben noch einen langen Ritt vor uns. Hey! Hey! Es wird bald dunkel. Sollten wir nicht einen Lagerplatz suchen? Ich kenne einen guten Lagerplatz. Wir sind gleich da. Dort können wir... Was habt ihr? Rauch. Stimmt. Unser Lagerplatz ist besetzt. Douglas? Unwahrscheinlich. Er ist 2 Tage vor uns. Es sind mehrere Stimmen. Dann besteht doch keine Gefahr, oder? Vielleicht. Wir sollten trotzdem vorsichtig sein. Gut. Schleichen wir uns an und sehen nach, wer da ist. Gut. Eine Lichtung in einem kleinen Wäldchen. Ein Lagerfeuer, davor 3 zerlumpte Männer, jeder eine Flasche Branntwein in der Hand. Auf dem Boden ein Gefangener, ein Mann um die 50, groß und kräftig, indianische Züge, wahrscheinlich ein Halbblut, gefesselt und übel zugerichtet. Was sind das für Kerle? Tramps, Vagabunden, gefährliche Leute. Wir müssen einschreiten, die bringen ihn sonst um. Ihr seid der Polizist, Mr. Tresco. Gut. Auf 3. Ihr legt auf die hinteren beiden an, ich auf den vorderen. Bleibt im Schatten. 1, 2. Hände hoch, Polizei! Was? Keine Bewegung oder wir schießen! Alle Teufel, was ist denn hier los? Hände weg von den Waffen, ich warne euch! Seid verflucht! Wer sich bewegt, stirbt. Alles in Ordnung? Nur ein Streifschuss, nicht so schlimm. Die anderen beiden, lass jetzt die Waffen fallen. Ja, ja, schon gut. So ist gut. Jetzt die Hände hinter den Kopf. Auf die Knie. Auf die Knie, hab ich gesagt. Hey. Also, geht und fesselt sie. Und dann befreit den Gefangenen. Vielen Dank, Sir. Wärt ihr nicht gekommen, hätte schlecht um mich gestanden. Keine Ursache, Sir. Schließlich bin ich Polizist. Mein Name ist Tresco. Ich komme aus St. Louis. Darf ich fragen, wer ihr seid? Man nennt mich Shorehand. Bin Westmann. Ich reite zum Devil's Head. Was wollten diese Kerle von euch? Sie sind am Feuer über mich hergefallen. Hatten es wohl auf mein Pferd und die Waffen abgesehen. Meuchelmörder und Pferdediebe sind es, nichts anderes. Nun, Sie werden für diese Tat bestraft werden, Mr. Shorehand. Macht euch keine Sorgen. Oh, das weiß ich, Mr. Tresco. Ich kenne das Gesetz. Mr. Shorehand, was habt ihr vor? Als Polizist bin ich Macht bitte keine Dummheiten! Na! Mr. Shorehand! Was wollt ihr? Strafe muss sein, das habt ihr selbst gesagt. In meiner Anwesenheit wird aber keine Lynchjustiz verübt. Auch solche Männer werden vor ein ordentliches Gericht gestellt. Vor ein ordentliches Gericht? Ihr seid hier nicht in der Stadt, Mr. Tresco. Mit Pferdedieben und Mördern macht man in der Prärie kurzen Prozess. Nehmt die Waffe runter, Mr. Shorehand. Das ist mein Ernst. Ihr solltet es euch gut überlegen, bevor ihr mit einem Revolver auf mich zielt. Dann nehmt den euren runter. Und zwar sofort. Respekt vor euch, Mr. Tresco, aber ich werde euch erschießen, wenn ihr nicht sofort die Waffe runternehmt. Und dann, Mr. Shorehand? Eine absurde Situation. Apanatschka und ich zielten auf Shorehand und er auf mich. Ein Fehler und zwei von uns würden wahrscheinlich ihr Leben verlieren. Die weißen Männer mögen sich jetzt beruhigen und die Waffen senken. Alle! Nimm die Waffe runter. Ich denke nicht daran. Ich vertrete das Gesetz. Ich bin Polizist. Du bist gleich ein toter Polizist. Nimm die Waffe runter. So ist es besser. Und jetzt ihr, Shorehand. Verzeiht, Mr. Tresco. Ich bin es nicht gewohnt, mich bedrohen zu lassen, ohne mich zu wehren. Ich bin es nicht gewohnt, dass in meiner Gegenwart Lynchjustiz verübt und damit das Gesetz gebrochen wird. Welches Gesetz? Das Gesetz der Vereinigten Staaten von Amerika. Nun gut, ist sowieso nur noch einer übrig. Soll er doch am Galgen baumeln. Zufrieden, Mr. Tresco? Ja, vorläufig. Wir wollen diese Geschichte jetzt vergessen. Ich bin sehr erschöpft. Ich glaube, es ist besser, wenn ich jetzt ein wenig schlafe. Gute Nacht, Mr. Tresco. Apanatschka. Gute Nacht, Mr. Shorehand. Da hast du mich ja wunderbar wie einen dummen Jungen aussehen lassen. Es ging nicht anders. Du bist vielleicht ein guter Polizist in der Stadt, Tresco. Aber hier draußen musst du noch viel lernen. Lässt sich nicht so einfach auf eine Schießerei mit Shorehand ein. Du kennst ihn? Nicht persönlich. Aber die Geschichten. Shorehand, das berühmte Halbblut. Shorehand, der große Präriejäger. Shorehand, der beste Schütze des Wilden Westens. Seine Kugel hätte dich sicher getroffen. Deine, wer weiß. Der beste Schütze des Wilden Westens. So wurde er früher genannt. Ja, früher vielleicht. Aber hast du nicht gesehen, dass seine Hand gezittert hat? Er ist nicht mehr jung, das heißt nicht, dass er nicht mehr trifft. Was macht deine Wunde? Ach, es schmerzt ein bisschen. Morgen werde ich sie neu verbinden. Ruh dich jetzt aus. Ich werde Wache halten. Grüße dich, tapferer Krieger der Comanchen. Ich bin General Douglas, bin ein Freund eures Medizinmannes Tibutaka und möchte ihn sprechen. Darf ich zu ihm? Danke, Freund. Hallo, Thibaut. Was machst du denn hier? Lange her, wie? Ich war zufällig in der Gegend. Ich will rauf zum Devil's Head und dann weiter nach Mexiko. Ich habe in Kansas City eine ganz rentable Schecknummer durchgezogen. Ist schön für dich. Deine Schule. Ja. Und du? Machst du immer noch auf Indianer mit deiner Squaw? Wie du siehst. Was willst du hier? Ich wollte fragen, ob du mitkommst. Ich könnte vielleicht etwas Hilfe gebrauchen. Mir ist da so ein Polizist aus St. Louis auf den Fersen. Das ist dein Problem. Ich will mit solchen Sachen nichts mehr zu tun haben. Auch Bender kommt zum Devil's Head. Woher willst du das wissen? Ich habe ihn dahin bestellt. Per Telegramm. Habe ihm geschrieben, dass ich weiß, wo sich Daniel Edders aufhält. Er wird nicht kommen. Oh doch. Er wird. Seine Gier nach Rache wird ihn antreiben. Und dann können wir die ganze leidige Angelegenheit ein für alle Mal zu Ende bringen. Verstehst du? Wir erledigen sie alle und verschwinden mit dem Geld nach Mexiko. Nein, da mache ich nicht mit. Ich will das nicht mehr. Ich habe hier meinen Frieden gefunden. Dann vergammel doch in diesem stinkenden Reservat mit deinen versoffenen Rothäuten. Ah! Wach auf, Tresco. Apanatschka. Was ist? Die Sonne ist aufgegangen. Deine Wunde sieht nicht gut aus. Wenn wir nichts machen, wirst du bald starkes Wundfieber bekommen. Und dann? Können wir Douglas vergessen. Also zurück nach St. Louis. Nein, es gibt eine andere Möglichkeit. Wir reiten zu meinem Vater. Wir verlieren nur ein paar Stunden. Was soll ich bei deinem Vater? Er ist Medizinmann. Oh, Medizinmann. Vertrau mir. Was machen wir mit dem Gefangenen? Verdammt, den habe ich ganz vergessen. Mr. Tresco. Ja. Mr. Tresco, ich wollte euch noch einmal für meine Rettung danken. Ich habe nur meine Pflicht getan, Mr. Shorehand. Nun ja, danke dafür. Eine Frage hätte ich noch an euch als Polizisten. Ist euch jemals ein Kerl namens Daniel Edders untergekommen? Daniel Edders? Nein, ich kann mich nicht erinnern. Na, vielleicht hat er auch einen anderen Namen benutzt. Aber er hat zwei auffällige Zahnlücken. Beide Eckzähne im Oberkiefer fehlen. Nein, tut mir leid, Mr. Schuhand. Naja, macht dir nichts. Was hat dieser Edders denn verbrochen? Es ist eine lange und sehr alte Geschichte, Mr. Tresco, die ich außerdem lieber für mich behalte. Ich werde diese Angelegenheit selber regeln. Ihr wisst, wie ich über Lynchjustiz denke. Eure Justiz ist weit weg. Mein ganzes Leben lang habe ich nach den Gesetzen der Prärie gelebt und das werde ich nicht mehr ändern, auch nicht für euch. Damit macht ihr euch zu einem Gesetzlosen, Mr. Shorehand. Reitet zurück in die Stadt, Mr. Tresco. Ich glaube, da seid ihr besser aufgehoben. Das hier ist eine andere Welt. Lebt wohl! Und der Gefangene? Wollen wir den wirklich mitnehmen? Wir werden ihn wohl freilassen müssen. Ohne Pferd und Waffen. Habt ihr euer ordentliches Gericht, Mr. Tresco? Lebt wohl! Hallo, Vater. Apanatschka. Mein Sohn. Was tust du hier? Ich bin mit Mr. Tresco unterwegs zum Devil's Head. Er ist Polizeibeamter und verfolgt einen Verbrecher namens Douglas. Mr. Tresco wurde gestern angeschossen. Er braucht deine Hilfe. Guten Tag, Sir. Zeigt eure Wunde her. Was gedenkt ihr zu tun? Macht euch keine Sorgen, Mr. Tresco. Mutter? Oh, das sieht nicht gut aus. Mutter, erkennst du mich nicht? Ich bin es, Apanatschka. Mutter, ich bin es, Apanatschka. Ihr Geist ist weit weg. Wir müssen die Wunde erstmal säubern, Tresco. Apanatschka, hol Wasser. September 1899. Haben beschlossen, erst am nächsten Morgen weiterzureiten. Meine erste Nacht in einem Indianerdorf. Apanatschka schläft im Zelt, habe mich lieber ins Freie gelegt. Die Wunde ist fachmännisch verbunden. Thibaut Taka muss lange bei den Weißen gelebt haben. Er spricht praktisch akzentfrei. Auch der Name Thibaut lässt mich nicht los. Er entstammt keiner mir bekannten Indianersprache. Trotzdem kommt er mir vertraut vor. Thibaut Takas Verhältnis zu Apanatschka wirkt kühl. Warum hat er ihm nie etwas über seine Vergangenheit erzählt? Apanatschkas Mutter scheint in der Tat geisteskrank zu sein. Ihr Blick ist leer. Ich frage mich, ob... Bist du ein weißer Mann? Oh, guten Abend, Madame. Verzeiht, ich habe euch gar nicht gehört. Du bist ein weißer Mann. Ja, das bin ich. Mein Name ist Tresco. Wie ist euer Name? Ich bin Thibaut Vete. Hast du meinen Vava Derek gekannt? Nein, ich glaube nicht. Du musst ihn kennen. Alle Weißen kannten ihn. Sie alle haben ihm zugehört. Es tut mir leid. Ich kenne ihn nicht. Aber hast du meinen Myrtenkranz gesehen? Meinen Myrtenkranz. Einen Myrtenkranz? Ich kann ihn nicht finden. Ich kann meinen Myrtenkranz nicht finden. Mein Myrtenkranz. Ja. Mein Myrtenkranz. Ich kann ihn nicht finden. September 1899. Fünf ereignisarme Tagesritte liegen hinter uns. Haben den Abstand zu Douglas verkleinern können. Die Heilkräuter des Medizinmannes haben gewirkt. Die Wunde ist fast verheilt. Haben gegen Abend eine einsam gelegene Farm erreicht. Können hier Proviant kaufen und bis zum nächsten Morgen ruhen. Der Besitzer der Farm heißt Haber. Etwas verschlossen, aber freundlich. Ich hoffe, die Gentlemen sind zufrieden. Oh ja, vielen Dank, Mr. Haber. Vielen Dank, das war sehr gut. Das freut mich. Was hat euch in diese Gegend verschlagen, Sir? Während der Indianerkriege war ich eine kurze Zeit Seelsorger bei der Armee, ganz hier in der Nähe. Und irgendwie bin ich dann schließlich hier gestrandet. Ihr seid ein Priester? Ich war einer, habe es aufgegeben. Warum? Sagen wir mal, mein Glaube ist durch die Indianerkriege auf eine Probe gestellt worden, die er nicht bestanden hat. Ich weiß, was er meint. Niemand spreche mehr von Zivilisation und Christentum, solange noch ein Tropfen Blut durch Stahl und Eisen, durch Pulver und Blei vergossen wird. Nicht meine Worte, aber sie beschreiben ganz gut, was ich damals gefühlt habe. Und wer hat sie gesagt? Ein Priester. Der allerdings ein Indianer war. Ein indianischer Priester? Ja. Er hieß Iquitzipa. Er war Moki-Indianer und ist zum Christentum konvertiert. Von den Mexikanern wurde er Padre Diterico genannt. Er leitete eine kleine Gemeinde in Denver, wo ich aufgewachsen bin. Iquitzipa. Der rote Prediger. Du kennst ihn auch? Aus Erzählungen. Auch seine beiden Schwestern. Sie waren beide sehr schön und sehr begehrt. Viele junge Krieger der Comanchen wollten sie damals zur Squaw haben. Oh ja, schön waren sie. Tehua, die Ältere, hat einen weißen Bankier aus Denver geheiratet. Ich glaube, er hieß Bender. Sie hatten zwei Söhne. Sagtet ihr Bender? Was wisst ihr über ihn? Nicht viel. Ein junger Bankier, mehr weiß ich nicht. Und die jüngere Schwester? Sie hieß Tupelan. Über sie weiß ich noch weniger. Eines Tages waren sie alle plötzlich verschwunden. Verschwunden? Auf einmal? Ihr habt nie wieder etwas von ihnen gehört? Nein. Außer, dass der Bruder, der rote Prediger, Iquizipa, tot ist. Woher wisst ihr das? Ich habe sein Grab gesehen, vor etwa 2 Jahren. Es liegt in der Nähe des Devil's Head. Wie sieht es aus? Gibt es eine Inschrift? Ja, es ist ein einfaches Holzkreuz auf einem kleinen Erdhügel. Darauf steht, hier liegt Padre Diterico, ermordet von D.E. 1859. Diterico. Das heißt auf Englisch Derek. Kennt ihr die Wörter Taka, Vete und Vava? Ja, das ist Moki. Was bedeuten sie? Taka heißt Mann, Vete heißt Frau und Vava Bruder. Warum wollt ihr das alles wissen? Ach, das ist pure Neugier. Ich würde gern mehr über diesen roten Priester erfahren. Wer könnte mir da weiterhelfen? Ich weiß nicht so recht. Vielleicht die alte Indianerin. Wo finde ich sie? 3 Tagesritte von hier in Richtung Devil's Head. In einer kleinen Hütte im Wald. Sie gehört keinem Stamm an und lebt vollkommen allein. Sie weiß sehr viel über vergangene Dinge. Manche halten sie für eine Zauberin oder einen Geist. Und ist sie das? Bestimmt nicht, Sir. Aber sie lebt wohl schon sehr lange dort. Vielleicht weiß sie etwas. Oh, wunderbar. Dann werden wir einen kleinen Abstecher machen. Braucht ihr sonst noch etwas, Sir? Nein, vielen Dank. Dann werde ich mich jetzt um eure Pferde kümmern. Danke, Sir. Danke, Sir. Ein Abstecher. Warum hast du nach Taka und Vete gefragt? Was soll das? Ich habe da so eine Ahnung. Weißt du, was das Wort Tibo bedeutet? Nein. Lass uns jetzt schlafen gehen. Wir brechen morgen bei Sonnenaufgang auf. Tibo Taka und Tibo Vete heißt also Herr und Frau Tibo. Aber was bedeutet Tibo? Ist es vielleicht ein weißer Name? Tibo Vete hat mich nach ihrem Vava Derek gefragt. Ihr Bruder heißt also Derek. Und alle Weißen haben ihm zugehört. Derek heißt auf Spanisch Diterico. Also könnte Tibo Vete eine der Schwestern von Padre Diterico, dem roten Prediger, sein. Vielleicht ist Apanatschkas Mutter also in Wahrheit Tehua. Aber Tibo Taka ist sicher nicht dieser Bender, wenn er Herr Tibo genannt wird, und somit wohl auch nicht Apanatschkas Vater. Und wer ist dieser Bender, der doch auch nach Douglas gesucht hat? Und vor allem, warum hat er ihn gesucht? September 1899. Habers Farm liegt 2 Tage hinter uns. Douglas' Spuren wiedergefunden. Sein Vorsprung beträgt noch etwa 1 Tag. Wir sollten ihn noch rechtzeitig... Apanatschka! Warum nehmen wir diesen Weg? Ist der Weg durch das Tal nicht schneller? Ja. Aber auch Douglas hat das Tal umritten. Warum hat er das getan? Das weiß ich nicht. Aber auch ich darf nicht durch dieses Tal reiten. Warum denn nicht? Im Tal liegt das Dorf der Osagen. Sie betrachten meinen Vater als Todfeind. Und mich auch. Wenn sie mich erkennen, wird es Ärger geben. Das sollten wir nicht riskieren. Todfeind? Was hat dein Vater den Osagen denn getan? Ich weiß es nicht. Er hat es mir nie gesagt. Ich weiß nur, dass die Osagen mich nicht freundlich empfangen würden. Aber mich würden sie freundlich empfangen? Sie würden dich schon nicht an den Marterpfahl binden, Bleichgesicht. Was hast du vor? Mit den Osagen sprechen. Wir treffen uns am Ausgang des Tals wieder. In 4 Stunden. Hey! Bist du verrückt? Was willst du denn dort erfahren? Na, das werde ich dir alles noch erklären. Ich bin Shako Matto, Häuptling der Osagen. Was will der weiße Mann? Mein Name ist Tresco und ich bin Polizist. Marshall. Ich suche einen Mann namens Tibo Taka. Mir wurde gesagt, dass... Tibor Taka? Dieser elende Hund. Du willst ihn fangen? Ja, genau. Was genau hat er denn verbrochen? Das ist schon lange her, Polizist. Vor etwa 40 Sommern kam er zu uns, zusammen mit einem Offizier. Zumindest trug der Mann diese Kleidung. Sie wollten Pferde kaufen, aber sie haben sie gestohlen. Nachts sind sie geflohen. Und bei ihrer Flucht haben sie zwei meiner Krieger getötet. Das ist ein Verbrechen. Ich werde mein Möglichstes tun. Schon damals haben wir uns an die weißen Marshals gewandt. Aber niemand wollte uns helfen, Tibor Taka zu fangen. Unser Verlust war ihnen egal. Warum kommst du jetzt, Polizist? Manchmal dauert es eben etwas länger. Zu lange, Polizist. Wir haben Tibor Taka fast vergessen. Noch viele andere haben unsere Pferde gestohlen und unsere Krieger getötet. Wenn wir ihn jemals wiedersehen sollten, werden wir ihn töten. Wenn du ihn findest, dann töte du ihn. Und jetzt geh. Nur eine Frage noch. Dieser Offizier, wie hat er ausgesehen? Haare, Zähne? Wenig Haare, klein. Zwei Zähne fehlten oben. Wie hat der Offizier Tibor Taka angeredet, wenn sie untereinander gesprochen haben? Hat er ihn Tibor Taka genannt? Ich habe keine Erinnerung daran. Genug jetzt. Bitte, es ist wichtig, damit ich Tibor Taka fangen kann. Denk noch einmal nach. Lote. Er nannte ihn Lote. Bist du jetzt fertig? Hat Tibor Taka die Osagen mit Zaubereien unterhalten? Ja, er hat Gegenstände verschwinden lassen und wieder herbeigezaubert. Wie ein Medizinmann. Und jetzt genug. Hau. Hau. Hau. Shako Matto hatte mir mehr verraten, als er ahnen konnte. Der Offizier muss der von Shuahand gesuchte Daniel Etters gewesen sein. Und ich habe den Namen Thibaut entschlüsselt. Es hat sich doch gelohnt, dass ich auf der Akademie stapelweise Akten von alten Fällen durchgearbeitet habe. Lothé ist mit großer Sicherheit Lothair. Mr. Lothair, der König der Zauberer. Ein Halbblut. Er hat schon in jungen Jahren eine große Karriere als Zauberkünstler in den Varietés an der Ostküste gemacht. Später hat er sich dann als Scheckbetrüger und Falschmünzer einen zweifelhaften Ruf erworben. Wurde wegen Betrugs und Raubes in drei Staaten gesucht, ist dann im Westen untergetaucht und nie verhaftet worden. Vollständiger Name? Lothair Thibaut. Gegen Mittag Apanatschka wieder getroffen. Hat mir keine Fragen gestellt. Hat es wahrscheinlich aufgegeben. Zwei Stunden später einen Lagerplatz gefunden. Asche noch warm. Douglas? Er muss es gewesen sein. Er hat noch etwa einen halben Tag Vorsprung. Wir werden verfolgt. Was? Zwei Reiter, eine halbe Meile hinter uns. Warte. Ja, ich sehe sie. Sie verstecken sich nicht. Es sind deine Eltern. Was? Mr. Tresco! Mr. Tresco! Guten Tag, Mr. Tibor Taka. Was führt euch zu uns? Ich will meinen Sohn und euch warnen. Douglas weiß, dass ihr ihn verfolgt. Er will euch in eine Falle locken. Er wird euch alle töten. Auch Shuahand. Und woher wisst ihr das? Er hat es einem unserer Krieger verraten. Aha. Ja, aber was hat der General mit Shuahand zu schaffen? Er tötet alle, die ihm bei seiner Flucht in die Quere kommen könnten. Dann werden wir uns vorsehen. Besten Dank für die Warnung, Monsieur Thibaut. Dann werde ich jetzt wieder zurückreiten. Ich möchte euch bitten, noch zu bleiben. Genauer gesagt, seid ihr verhaftet. Was? Fresco, was soll das? Hör mir genau zu, Apanatschka. Thibaut Taka ist nicht dein Vater. Er ist ein lange gesuchter Betrüger. Sein Name ist Lothair Thibaut. Ich muss ihn verhaften. Hör nicht auf ihn, mein Sohn. Hör nicht auf ihn. Halt ihn zurück. Tresco, ich... Willst du wirklich dem Vater glauben, der dir nie etwas über sich erzählt hat? Der nie wie ein richtiger Vater für dich war? Apanatschka. Apanatschka. Aber nur Handschellen. Ich tue ihm nichts. Wenn du ihn anrufst, Apanatschka. Apanatschka, kümmere dich um deine Mutter. Nein. Strecken Sie die Arme aus. Mutter? So. Ja, ich bin es. Mein Sohn. Jetzt zum Pferd. Auf die Pferde! Wir reiten weiter zu der alten Indianerin. Douglas treffen wir am Devil's Head wieder. Hey. Oh. Wer seid ihr? Was wollt ihr? Hab keine Angst, Madam. Mein Name ist Tresco, ich bin Polizeibeamter aus St. Louis. Ich reite mit meinem Scout und einem Gefangenen in Richtung Devil's Head. Wir verfolgen einen gefährlichen Verbrecher. Vielleicht könnt ihr uns dazu einige Fragen beantworten. Wo sind eure Begleiter? Sie sollen sich zeigen. Gut. Darf ich euch vorstellen? Das hier ist mein Scout Apanatschka vom Stamme der Naini-Comanchen. Madam. Und das hier ist unser Gefangener, Monsieur... Thibaut? Nein, nein, es kann nicht sein. Thibaut! So unmöglich! Sie hat ein Messer! Nein. Endlich! Nein! Endlich! Alter. Diesmal wirst du mir nicht entkommen! Halt sie fest, Apanatschka! Ja, lasst mich los! Er muss sterben! Lass ihn nicht los, Apanatschka! Und ihr, Thibaut, rührt euch nicht! Was werft ihr diesem Mann vor? Es geht nur ihn und mich etwas an. Ich... Hast du meinen Mückenkranz gesehen? Mutter, mein Mückenkranz. Nicht jetzt. Ich muss meinen Mückenkranz finden. Doc Bela. Doc Bela. Ja. Thibaut Wethe ist die jüngere Schwester. Dann seid ihr Tehua? Tehua Bender? Was habt ihr gesagt? Woher kennt ihr diesen Namen? Ich kenne ihn. Ihr habt eure Schwester bereits erkannt. Ich glaube, euer Sohn hält euch gerade fest. Ihr irrt. Kann es sein? Tresco, ich verstehe nicht. Schwört bei eurem Leben, dass er die Wahrheit sagt. Ich schwöre. Monsieur Thibaut wird es euch bestätigen. Es stimmt. Es stimmt alles. Alles ist wahr. Wie habt ihr... Ich meine, woher wisst... Ich weiß noch nicht alles, Mrs. Bender. Bitte erzählt mir eure Geschichte. Bleibt dort stehen, wo ihr seid, Sir. Mein Gewehr ist auf euch gerichtet. Aber Mr. Shorehand, ich dachte, ihr wolltet etwas über Daniel Etters erfahren. Ihr wisst schon, der Mann mit den zwei Zahnlücken. Das wisst ihr über Etters. Ich weiß, wo er sich aufhält. Jetzt, in diesem Moment. Wie könnte ich euch trauen? Was habt ihr zu verlieren? Ich schlage euch einen Handel vor. Ich sage euch, wo er ist, und ihr lasst mich in Frieden weiterziehen. Ich könnte es auch aus euch rausprügeln. Das haben schon viele versucht, Mr. Shorehand. Waffen auf den Boden und die Hände nach oben. Aber gerne doch. Und jetzt kommt her. Nur, wenn ihr auch euer Gewehr ablegt. Ich bin ja schließlich unbewaffnet. Okay. Okay, ich lege meine Waffe hierhin. Aber ich warne euch, keine Tricks. Ich hab sie schneller wieder in der Hand, als ihr ahnt. Na bitte, Mr. Schuhend. Wir sind doch vernünftige Menschen und sollten doch zu einer Übereinkunft kommen, die uns beiden... Verfluchter! Der Derringer im Ärmel, sowas Gemeines, nicht wahr? Warum kennt ihr denn nur alle die einfachsten Tricks nicht? Als großer Westernheld sollte man aber ein bisschen mehr drauf haben. Oder wie siehst du das, kleiner Leo? Jetzt hast du schon die zweite Kugel von mir überlegt. Vorläufig. Was? Woher? Wer seid ihr? Du erkennst mich nicht mal, du jämmerliche Ratte. Na? Hilfst dir das vielleicht aus die Sprünge? Siehst du diese Zahnlücke? Ich weiß, wo Essers ist. Er ist hier. Mein Name ist Tehua Bender. Mein Bruder war der berühmte rote Prediger Igwe Zipa. Oder Derek, beziehungsweise Dieter Rico. Ja. Wir sind 1855 nach Denver gezogen. Ich lernte den jungen Bankier Robert Bender kennen. Wir haben uns verliebt und geheiratet. Wenig später wurde mein erster Sohn Leo geboren. Einige Jahre später dann Fred. Im gleichen Jahr, es war 1859, tauchte auf einmal Roberts Adoptivbruder Daniel Etters auf. Aber er war nicht allein. Nein, er brachte ein Halbblut namens Luther Thibault mit. Dieser verliebte sich in meine Schwester Tobela. Aber mein Mann fand heraus, dass Thibault ein Falschmünzer war. Nicht wahr, Thibault? Das konnte er sich als Bankier nicht erlauben. Er warf Thibault und Etters raus. Was Etters aber nicht auf sich sitzen ließ. Nein, die beiden Betrüger haben uns falsches Geld untergeschoben und die Polizei auf den Hals gehetzt. Mein Mann wurde ohne viele Umstände ins Gefängnis geworfen. Und Thibault stellte weiter eurer Schwester nach? Ja. Thibault hat sie irgendwie zur Hochzeit überredet. Nicht wahr, Thibault? Ich weiß nicht, was er ihr für Lügen erzählt hat. Mein Bruder Derek und ich kamen noch gerade rechtzeitig, um die Trauung zu stoppen. Ich habe Tobela den Hochzeitskranz vom Kopf gerissen. Da wurde sie hysterisch, schrie aus Leibeskräften. Wir konnten sie nicht beruhigen. Schließlich weinte sie nur noch. Dann ging ihr Geist von ihr fort. Was war mit Etters und Thibault? Sie konnten entkommen. Wir dachten, wir wären sie los. Wie ging es dann weiter? Derek und ich gingen in die Berge, um Gold zu holen. Er kannte hier in dieser Gegend einige Stellen, an denen man Gold finden kann. Wir wollten damit einen Anwalt für meinen Mann und einen Arzt für Tobela bezahlen. Aber Etters war gar nicht weg. Er hat uns abgefangen. Aber zu früh. Wir hatten das Gold noch nicht geholt. Als er dann nichts bei uns fand, wurde er rasend vor Zorn. Er hat immer wieder auf meinen Bruder eingeschlagen, bis dieser ohnmächtig wurde. Aber Derek hat ihm die Fundstelle nicht verraten. Nein, das hätte er niemals gemacht. Niemals. Er war Indianer. Und dann? Dann jagte Etters Derek eine Kugel in den Kopf. Was ist mit euch? Etwas hat mich gefesselt und die Sehnen an meinen Füßen durchgeschnitten. So haben sie mich liegen lassen. Sie dachten, ich würde elend zugrunde gehen. Das wäre ich auch. Aber Thibault kam noch einmal allein zurück, löste meine Fesseln und ließ mir eine Flasche mit Wasser da. Thibault hat euch geholfen? Er hat mir eine kleine Chance gelassen. Er war nicht ganz so gewissenlos wie Etters. Wie habt ihr überlebt? Nach 2 Tagen hat mich ein Trupp von Osagen gefunden. Sie nahmen mich mit in ihr Dorf und pflegten mich gesund. Ja, es dauerte sehr, sehr lange. Erst nach mehr als 4 Monaten konnte ich nach Denver zurückkehren. Was war dort in der Zwischenzeit passiert? Robert war im Gefängnis gestorben. Eine Lungenentzündung, wurde mir später gesagt. Etters und Thibault waren zurückgekehrt, hatten unser Haus überfallen und Tobela und Fred mitgenommen. Warum auch Fred? Tobela hatte eine innige Beziehung zu Fred. Wenn er bei ihr war, war sie viel ruhiger. So konnte Thibault sie besser kontrollieren. Und Leo? Was war mit Leo? Etters schoss meinem kleinen Leo in den Kopf. Doch die Kugel nahm einen solchen Weg, dass Leo überlebte. Was für ein Glück. Das war kein Glück, Mr. Tresco. Das war der Wille Gottes. Was passierte dann mit ihm? Leo kam in ein Waisenhaus. Aber er hat es dort nicht lange ausgehalten. Als ich nach Monaten endlich dort ankam, sagte man mir, er sei vor 2 Wochen geflohen. Niemand wusste, wo er hingegangen war. Und seitdem sucht ihr eure Söhne, eure Schwester und den Mörder eures Bruders. Ja. Alle Berge, alle Täler, alle Städte. Doch nirgendwo habe ich eine Spur finden können. Also bin ich hierher zurückgekehrt, weil ich ahnte, dass dieser Ort uns vielleicht wieder zusammenführen wird. Das hat er. Denn auch Leo ist hier. Leo? Auch er lebt? Ja. Wir werden ihn hoffentlich morgen treffen. Ihr werdet nur seine Leiche finden. Douglas erwartet ihn. Er wird ihn töten. Douglas ist Etters, nicht wahr? Ja. Woher wisst ihr das? Etters hat sich schon einmal als Armeeoffizier ausgegeben. Ihr wart ja dabei. Damals bei den Osagen. Aber was ist mit den Zähnen? Er hat sich künstliche Zähne anfertigen lassen. Schon vor vielen Jahren. Schuhe hängt dieser Narr. Alle Jahre immer auf der Suche nach dem Mann mit den 2 Zahnlücken. Monsieur Tresco, ich habe euch noch etwas Wichtiges zu sagen. Aber nur euch. Kommt, bitte. Näher. Ich höre. Thibaut! Nimm die Waffe runter, Thibaut Tucker. Ich wollte ein guter Vater sein, aber Natschke. Ich habe sie wirklich geliebt. Ich habe Doc Bela wirklich geliebt. Thibaut, nicht! Großer Gott. Er hat sich selbst gerichtet. Gott möge seiner Seele gnädig sein. Wie weit noch bis zum Devil's Head? Ja, wir sind gleich da. Kannst du Etters durch dein Fernrohr irgendwo sehen? Nein. In Deckung! Tresco! Hört ihr mich? Er ist da vorne, hinter dem Felsvorsprung. Da ist er gut geschützt. Tresco, antwortet! Sonst steche ich Schuhe da! Was wollt ihr? Etters! Ah, ihr habt es also herausgefunden. Wird euch nichts nützen, ihr und euer Halbblut. Ihr werdet jetzt die Waffen ablegen. Dann kommt ihr langsam zu mir, die Hände über dem Kopf. Hört nicht auf ihn, Mr. Tresco. Kümmert euch nicht um mich. Knallt ihn ab. Ach, halt's Maul. Und was dann? Ich werde eure Waffen und die Pferde an mich nehmen. Dann verschwinde ich. Und ihr könnt euch um Shorehead kümmern. Er lügt. Er wird uns alle töten. Ach, das weiß ich selber. Was ist, Tresco? Ich habe nicht mehr viel Zeit. Wollt ihr für einen weiteren Toten verantwortlich sein? Verdammtes Schwein. Also gut, Mr. Douglas. Wir kommen. Mir vor, als würde ich zur Schlachtbank laufen. Er wird erst schießen, wenn wir den halben Weg hinter uns haben. Dann hat er ein sicheres Ziel und wir können auch nicht mehr in Deckung gehen. Deine Zuversicht möchte ich haben. Ein bisschen schneller, bitte. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ja, wir kommen ja schon. Viel Zeit bleibt uns nicht mehr. Sie hat ihn erwischt. Nur am Arm. Aber sie hat ihn von Schuhen abgedrängt. Douglas kann nicht mehr an ihn ran. Los, die Gewehre! Und Feuer! Nein, ihn ab! Jetzt dürfen wir ihm keine Ruhe mehr geben! Ihr verfluchte Hunde! Er fliegt! Er will zu Fuß hier Pass! Ja, schnell! Ihm nach! Mr. Tresco! Hier entlang! Schneller! Kümmert euch um euer verfolgen etwas! Lass sie nicht entkommen! Warte, Fresco! Was ist? Wir müssen ihm nach! Er hat den falschen Weg genommen. Dieser Pfad führt zum Steilhang und dann hört er auf. Da kommt er nicht weiter. Er sitzt in der Falle. Sehr gut. Etwas! Hört ihr mich? Ihr steckt in der Falle! Der Weg führt nicht weiter! Werft eure Waffen weg und kommt mit erhobenen Händen zurück! Seid verflucht, Tresco! Ich spucke auf euch! Etwas! Was tut er denn jetzt? Gib mir dein Fedro. Ihr kriegt mich niemals! Für die Felswand hochklettern, er ist verrückt geworden. Das wird er niemals schaffen. Wir müssen ihn dran hindern. Er darf nicht... Zu spät. Er stürzt ab. September 18, 1899. Douglas' Körper völlig zerschmettert am Fuße der Klippe gefunden, haben ihn dort begraben. Sein Pferd und das Geld hatte er in einem Wäldchen versteckt. Shuahand hat eine Kugel in der Brust. Apanatschka und Tehua wollen ihn sofort zu einem Fort 3 Tagesritte von hier bringen, wo es einen Arzt geben soll. Er wird diese Verwundung wohl kaum überleben. Ich muss die Rückreise nach St. Louis antreten. Die Zeit des Abschieds ist gekommen. Auf Wiedersehen, Mrs. Bender. Ich wünsche euch alles Gute. Hab Dank für alles, Mr. Tresco. Wir werden es euch nie vergessen. Gott sei mit euch. Lebt wohl! Ich komme gleich nach, Mutter. Tja. Was wirst du jetzt machen? Wirst du wieder als Scout arbeiten? Ich weiß es noch nicht. Vieles hat sich verändert. Aber wenn du mal wieder in den Westen reiten musst, weißt du, wo du mich finden kannst. Danke, aber ich bleibe in Zukunft lieber in der Stadt. Da passe ich wohl besser hin. Du hast dich hier gut geschlagen, Tresco. Wirklich gut. Leb wohl. Leb wohl, Apanatschka. Shuahand von Veit König nach Motiven von Karl May. 27. September 1899. Einen Tagesritt vor St. Louis. Die Rückreise verlief ereignislos. Mein erstes Wild-West-Abenteuer geht zu Ende. Dürfte auch mein letztes gewesen sein. Freue mich auf St. Louis. Auf ein heißes Bad, eine gute Mahlzeit, eine teure Zigarre, ein richtiges Bett, die Zivilisation. Auf das 20. Jahrhundert. Mit Martin Bross als Sergeant Tresco, Nick Romm als Apanatschka alias Fred Bender, Robert Dölle als Shuahand alias Leo Bender, Marianne Roger als Tehua Bender, Udo Thies als General Douglas alias Daniel Etters, Ralf Drexler als Thibaut Tacker alias Lothair Thibault, Claudia Mischke als Thibaut Wete alias Toc Bela. Sowie mit Peter Harting, Walter Gontermann, Patrick Mölleken, Hanno Dinger, Vittorio Alfieri, Klaus Beletzko und vielen anderen. Technische Realisation: Tom Appel, Dirk Hülsenbusch und Jeanette Wirz-Fabian. Regieassistenz: Sophie Garke. Regie: Thomas Leutzbach. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2016. Dramaturgie: Nathalie Schallis.